General Leslie Pounder, der Kommandeur der US Space Forces, landete mit einer Militärmaschine in der Wüste Gobi, um mit den Repräsentanten der dritten Macht über die Lieferung von Impulstriebwerken zu verhandeln. Seit 3 Jahren hatte General Pounder die Männer nicht mehr gesehen, die mit der Stardust als erste Menschen zum Mond geflogen und dort auf die gestrandeten Arkoniten gestoßen waren. General Pounder, ich begrüße Sie im Namen der dritten Macht. Major Fright, nett, dass Sie mich empfangen. Rodan ist noch nicht da. Er ist zurzeit auf einem Testflug in der Nähe der Marsbahn. In der Nähe der Marsbahn, wie das klingt. Sie sind weit gekommen, mein Herr. Das da drüben ist wohl Terrania, oder? Ja, General. Terrania, die Hauptstadt der dritten Macht. Gehen wir zum Wagen. Vor 3 Jahren waren hier nur ein paar provisorische Bauten. Und jetzt dieser Flughafen oder... Nein, man muss ja wohl Raumhafen dazu sagen. Das ist die gewaltigste Anlage, die ich jemals gesehen habe. Bitte, General. Steigen Sie ein. So, danke. Ja. Die Terrania steht auf dem Gelände, das uns die Asiatische Föderation verkauft hat. Mittlerweile leben hier 230.000 Einwohner. Wir werden Ihr Flugzeug warten, wenn es Ihnen recht ist. Natürlich ist es mir recht. Sie verwenden immer noch altertümliche Atomtriebwerke, Sir? Wollen Sie mir zu verstehen geben, wie entsetzlich weit wir hinter Ihnen zurück sind? Vergessen Sie nur nicht, dass Rodan die Arkoniten niemals kennengelernt hätte, wenn ich ihm nicht so eine primitive Rakete zur Verfügung gestellt hätte. Ich bin mir dessen durchaus bewusst. Wie gefällt Ihnen Rodan als Staatschef? Sie meinen den Herrn Präsidenten, Sir? Right. Für mich wird Ihr Präsident immer Major Rodan bleiben. Jener Mann, den ich persönlich gedrillt und in die erste Mondrakete gesetzt habe. Rodan hat vorgeschlagen, eine terranische Zentralregierung zu bilden, Sir. Deren Abgeordnete von den verschiedenen Staaten der Erde gestellt werden. Der Sicherheitsminister wird mit Ihnen darüber reden. Ach ja? Und wer ist das? Sie sind schlecht informiert, General. Sicherheitsminister Reginald Bull wartet auf Sie. Was? Bull? Ausgerechnet Bull? Jener tollpatschige, ewig undisziplinierte Bursche? Nur wenn es ihm gelingt, eine einigermaßen korrekte Ehrenbezeigung zu machen, werde ich mit ihm reden. Ich werde es ihm aufrichten, General. Was hat das zu bedeuten, Fright? Was ist passiert? Was hat dieser Alarm zu bedeuten? Lassen Sie die Roboter vorbei, Sir. Was ist denn, Fright? Was könnte den Alarm ausgelöst haben? Ich weiß es nicht. Warten Sie, dort kommt Leutnant Lee. Lee! Was ist los? Die Pluto-Station hat Alarm geschlagen, Sir. Die Robot-Wachstation auf dem Planeten Pluto hat die Ortungsergebnisse der dort aufgestellten Strukturtaster gemeldet. Fright, wollen Sie mir nicht endlich sagen, was geschehen ist? Ich bin Chef der US Space Force, das ist richtig. Aber ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Was zum Teufel ist ein Strukturtaster? Startet. Sie kennen das Beiboot des auf dem Mond zerstörten Archon-Kreuzers? Beiboot? Leutnant Lee, für mich ist dieses 60 Meter Kugelraumschiff ein Gigant. Was um alles in der Welt ist ein Strukturtaster? Ein archonidisches Ortungsgerät, mit dem man vierdimensionale Strukturveränderungen anmessen kann. Damit werden Gravitationsverschiebungen erfasst. Gravitationsverschiebungen? Ja, Sir. Die Strukturtaster schlagen Alarm, wenn irgendwo im Umkreis von 50 Lichtjahren die strukturelle Raumkrümmung erschüttert und gewaltsam durchstoßen wird. Durch Raumschiffe, Sir. 50 Lichtjahre? Sagten Sie 50 Lichtjahre? Oh Gott. Ja, Sir. Wenn in so geringer Entfernung fremde Raumschiffe geortet werden, kann es uns an den Kragen gehen. Hören Sie auf. In so geringer Entfernung, Mann, wollen Sie mich verhöhnen? Die Raumschiffe der US Space Force haben noch nicht einmal den Mars erreicht und wir können kein Raumschiff orten, das sich jenseits der Marsbahn befindet. Die dritte Macht ist eben etwas weiter, General. Deshalb hat sie auch die Verantwortung für die Menschheit übernommen. Harry Rodan kehrte mit atemberaubender Geschwindigkeit vom Mars zur Erde zurück, nachdem er von dem Alarm erfahren hatte. Er landete mit seinem schweren Raumjäger auf dem Raumhafen von Terrania und flog mit einem Hubschrauber zum Dach des Regierungsgebäudes. Hier erwartete ihn der Telepath John Marshall. John, da sind Sie ja. Hallo. Ich bin so schnell gekommen wie möglich. Die anderen Mitglieder der Regierung sind bereits da. Gut, John, kommen Sie. Wir nehmen den Antigrafschacht. Ja, Sir. Was ist los mit Ihnen, John? Sie sehen unzufrieden aus. General Pounder ist da. Ich habe seine Gedanken erfasst. Er hält uns Mutanten für Monstranten. Regen Sie sich nicht auf, John. Er gehört zu denjenigen, die sich wohl nie daran gewöhnen werden, dass es Menschen mit ihren Fähigkeiten gibt. Er fühlt sich ihnen allzu unterlegen. Manu, die Good Hope kehrt zurück? So schnell schon? Ich glaube, die Akoniten wollten sich davon überzeugen, dass die automatische Ortungsstation Pluto tatsächlich fremde Objekte geortet hat. Wir müssen den Schacht hier verlassen, Sir. So. Wenn eine ganze Flotte von Raumschiffen in einer Entfernung von nur 27 Lichtjahren aufgetaucht ist, dann könnte es gefährlich für uns werden. Sie glauben, diese Raumschiffe könnten etwas mit uns zu tun haben? 50 Lichtjahre, Perry. Das ist doch ziemlich weit von uns weg. Aus kosmischer Sicht nicht, John. Unsere Milchstraße ist riesengroß. Was sind da 50 Lichtjahre? Ja, nicht viel, das stimmt. Ich gehe davon aus, dass der automatische Notruf des zerstörten Archon-Kreuzers nicht nur die Phantan-Leute und die Individualverformer auf uns aufmerksam gemacht hat, sondern auch andere. Der Notsender schweigt seit 3 Jahren, Sir. Ich weiß. Dennoch rechne ich damit, dass irgendwann eine galaktische Großmacht bei uns auftaucht. Und was ist dann? So, da wären wir. Ich muss mit Thora und Crest reden. Bitte geben Sie den beiden Bescheid. Perry Rhodan eilte in die Kommandozentrale der dritten Macht, wo sich bereits einige der wichtigsten Persönlichkeiten aus Terrania eingefunden hatten. Mithilfe der arkonidischen Technik schloss sich Rhodan an die Ortungsstation des Planeten Pluto an, deren Antennen auf das Vega-System ausgerichtet waren. Thora, Crest, Sie werden bereits erwartet. Wo ist Rhodan? Er sitzt dort drüben am Ortungsschirm, neben Reginald Bull. Strukturerschütterung Nummer 118. Noch ein Sprung, 119. 119 Raumschiffe bis jetzt. Perry, Thora und Crest sind da. Danke, John. Crest, die geordneten Objekte sind alle in das Vega-System eingedrungen. 27 Lichtjahre von hier entfernt. Eine ganze Flotte ist da erschienen und bestimmt nicht aus friedlichen Gründen. Wir müssen hin, sofort. Das kann nur eine Archon-Flotte sein. Meinen Sie? Und deshalb sollen wir starten und dabei die galaktische Position der Erde verraten? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Bitte, Perry. Ich sehe das ganz anders. Sie wissen, dass ich nach dem Planeten des ewigen Lebens... Ja, das ist mir bekannt, Crest. Sie glauben doch nicht, dass diese Flotte ins Vega-System eingedrungen ist, weil dort dieser Planet ihrer Hoffnungen liegt. Ich bin davon überzeugt. Der Planet muss irgendwo hier in diesem Nebenarm der Galaxie sein. Auch andere Arkoniden suchen nach dieser Welt, deren Bewohner das Geheimnis der biologischen Zellerhaltung kennen. Wir wissen, dass im Vega-System Raumschiffe aufgetaucht sind. Mittlerweile sind es 120. Aber durch nichts ist bewiesen, dass es Arkenraumer sind. Es können nur arkonidische Raumschiffe sein. Wer sonst sollte dieses galaktische Gebiet mit einem solchen Aufwand absuchen? Das glauben Sie doch selbst nicht, Crest. Sicher glaube ich das, Bully. Wenn wir mit der Good Hope zu einem überlichtschnellen Flug starten, verursachen wir Strukturerschütterungen. Dann können uns die anderen orten. Und dann ist die Position unseres Sonnensystems verraten. Darauf können wir uns nicht einlassen. Ihre Meinung ist nicht maßgebend, Mr. Bull. Nur weiter so, Thora, nur weiter. Noch etwas, Bully? Nein, du bist der Chef, Perry. Die Good Hope ist unser einziges Raumschiff, mit dem wir zu anderen Sonnensystemen fliegen können. In einem Jahr aber ist unser Schiffsneubau fertig. Bis dahin müssen wir uns stillverhalten. Alles andere wäre Wahnsinn. Sie geben mir keine Chance, Perry. Seit 3 Jahren verweigern Sie mir eine kurze Reise zu den benachbarten Sonnensystemen. Stimmt. Die Sicherheit der Erde geht nun mal vor. Ich verlange den sofortigen Start. Ich schenke Ihnen die Good Hope, Rhodan, aber bringen Sie uns zur Vega. Anschließend können Sie von mir aus Ihre geliebte Menschheit zur Großmacht führen. So sehr sind Sie davon überzeugt, dass ein Raumflug zur Vega richtig und zu verantworten ist? Ja, für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel. Also gut, Thor. Wir starten in 5 Stunden. Captain Klein, Ja, Sir? Stellen Sie ein Einsatzkommando zusammen. 50 Mann genügen. Sie übernehmen den Befehl. Dazu benötigen wir 100 Kampfroboter. 100 Kampfroboter, Sir? Auf der Erde haben wir nur... Klein, im letzten Jahr haben wir das Arkon-Depot auf der Venus entdeckt. Einen Großteil unseres Materials beziehen wir von dort. Auf unserem Flug zur Vega werden wir auf der Venus Station machen und die fehlenden Roboter aufnehmen. Ist das klar? Ja, Sir. Vielen Dank, Perry. Sobald wir das Vega-System erreicht haben, werde ich dafür sorgen, dass die dritte Macht einen schweren Kreuzer erhält. Darüber hinaus wird das Imperium die Erde in jeder Hinsicht beschützen. Crest, es tut mir leid, aber Sie werden im Vega-System kein einziges Arkon-Schiff finden. Ihr Volk ist nicht mehr fähig, eine solche Großaktion zu starten. Im Vega-System sind nicht Ihre Freunde. Ganz meiner Meinung. Und warum, wenn ich fragen darf, willst du dennoch starten? Wozu sollen wir die Unbekannten auf uns aufmerksam machen? Wozu? Irgendjemand, der aus den Tiefen der Galaxis kommt, hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat sich schlicht verrechnet. In der Folge nun ist diese Flotte nicht in unserem Sonnensystem erschienen, sondern im Vega-System. Was sagst du da? Ein Rechenfehler? Willst du damit behaupten, diese Invasion gilt gar nicht im Vega-System? Ich bin überzeugt, dass die Invasion durch den Notruf des Arkon-Kreuzers auf dem Mond ausgelöst wurde. Diese Flotte bricht in das Vega-System ein, um sich den Arkon-Kreuzer zu holen. Wenn sie ihn nicht findet, wird sie suchen. Und dann haben wir die Flotte hier bei uns. Es passt mir nicht, aber du könntest recht haben. Verlass dich drauf, ich habe recht. Und das passt mir wiederum nicht. Fünf Stunden später verließ Perry Rhodan die Konferenz der Militärs- und Geheimdienstchefs der Großmächte, an der unter anderem die Amerikaner General Leslie Pounder und Alan D. Merkin sowie der Russe Marschall Petronsky teilgenommen hatten. Vom Dach des Regierungsgebäudes aus beobachteten die Gäste der dritten Macht, wie Perry Rhodan, Reginald Bull, Thora und Crest an Bord der Good Hope gingen. Es ist soweit. Wenn ich es nicht schon einmal gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass ich diese riesige Kugel in die Luft erheben kann. Ja, Pounder. Wie kümmerlich sind dagegen die Raketen unserer Space Forces? Nicht nur der Space Forces, Mr. Merkin. Auch die Raketen der zukunftsorientierten Sowjetrepubliken können sich damit nicht vergleichen. Es geht los. Die Good Hope hebt ab. Nicht zu fassen. So ungeheuerlich. Das Schiff rast davon. Gehen wir, meine Herren. Ich hoffe, Sie zweifeln nicht mehr daran, dass es außer uns Menschen und den Arkoniden noch andere hochintelligente Völker in der Galaxis gibt. Wer könnte daran zweifeln, Mr. Merkin? Machen Sie Ihren Regierungen klar, dass niemand außer Rhodan mit seiner dritten Macht in der Lage wäre, die Erde gegen eine Gefahr zu schützen, wie sie uns jetzt droht. Und was geschieht, wenn Rhodans Erkundungsflug mit einem Fiasko endet? Dann können wir nur hoffen, dass die Erde nicht entdeckt wird. Vorläufig haben wir noch keine einzige Menschheit, keine terranische Regierung. Und solange wir zersplittert sind, bleiben wir jeder außerirdischen Macht unterlegen. Sie haben recht, Mr. Merkin. Perry Rhodan hat uns den einzig gangbaren Weg aufgezeigt, der in eine für uns alle sichere Zukunft führt. Wir sollten ihn gehen. Perry Rhodan flog mit der Good Hope zur Venus, um aus dem dort entdeckten Depot der Arkoniden wichtiges Material für die Expedition zu den Sternen mitzunehmen. Wenige Stunden nach der Landung auf dem sonnennahen Planeten startete die Good Hope bereits wieder und die Menschen an Bord bereiteten sich auf das große Abenteuer vor, das nun vor ihnen lag. Selbst Rhodan schien ein wenig nervös zu sein. Machen wir es kurz. Sobald wir die Jupiterbahn erreicht haben, setzen wir zum Überlichtsprung an. Verhalten Sie sich bei der Transition ruhig. Sie werden in Stofflicht werden, sobald wir in den fünfdimensionalen Hyperraum eindringen. Alles wird störungsfrei ablaufen, Perry. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich möchte allen Besatzungsmitgliedern lediglich ein paar Informationen geben, Crest. Ja, das ist vernünftig. Das Robotgehirn, das zum Depot auf der Venus gehört, weist aus, dass die Vega 42 Planeten hat. Intelligentes Leben wurde von den Arkoniden nur auf dem achten Planeten gefunden. Dieser Planet heißt Ferrol. Seine Bewohner werden Ferronen genannt. Unsere Informationen sind 10.000 Jahre alt. Vergessen wir das nicht, Perry. Das Robotgehirn auf der Venus wurde vor 10.000 Jahren mit den Daten über die Ferronen versorgt. Ich bin mir dessen bewusst, Crest. Heute kann es im Vega-System ganz anders aussehen als damals, als eine arkonidische Expedition dort war. Darauf wollte ich hinweisen. Damals hatten die Ferronen gerade das Schießpulver erfunden. Ja, in 10.000 Jahren können die Pharaonen sich sehr weit entwickelt haben. Wir werden sehr bald wissen, wo sie jetzt stehen. Harry, es ist soweit. Wir können zum Hypersprung übergehen. Gut. Tora, wie geht es Ihnen? Danke. Sie sehen nicht gerade glücklich aus. Warum? Zweifeln Sie plötzlich? Oder denken Sie daran, dass sich unsere Wege möglicherweise bald für immer trennen werden? Ach, seien Sie still, Roden. Gehen Sie zur Transition über. Also gut. Transition. Diese Riesensonne da muss die Vega sein. Unangenehm, wie? Ja, es war hart, Taco. Was ist mit Ihnen? Ich bin als Teleporter längst daran gewöhnt, Perry. Eine Entstofflichung ist immer belastend. Man hat das Gefühl, dass es einen förmlich zerreißt. Das kann ganz schön wehtun. Und ob? Mir ist fast die Luft weggeblieben. Ordnung! Raumschiffe! Überall Raumschiffe! Damit haben wir gerechnet. Stellt die Alarmpfeife aus. Ja, aus damit, sonst gehen meine Trommelfälle drauf. Nun, Tora, ist das die Vega? Natürlich ist sie das. Was dachten Sie denn? Die Hypersprünge unseres Raumschiffes gelingen immer. Wir haben tatsächlich 27 Lichtjahre übersprungen. Wir sind jetzt 27 Lichtjahre von der Erde entfernt. Oh Mann, das muss ich erst mal verdauen. Da, Roden, sehen Sie, die Ortungsschirme. Es wimmelt tatsächlich von Raumschiffen. Von unseren Raumschiffen, arkonidischen Schiffen. Sehen Sie sich die Massetaste an, Roden. Mehr als 50 Einheiten sind gerade eben zusätzlich hier eingetroffen. 50 Raumschiffe auf einen Schlag. Die bietet nur das Imperium auf. Sie sind gleichzeitig mit uns gekommen, ausgezeichnet. Dann sind wir denen bestimmt nicht aufgefallen. Fliegen Sie zum 8. Planeten, Perry. Dort werden wir unsere Forschungsschiffe treffen. Hm, damit könnten Sie recht haben. Bulli, wir gehen auf Gefechtsbereitschaft. Alarm für alle Stationen. Tora, Sie übernehmen die Ortungsgeräte. Bulli, du die Waffenleitzentrale. Moment, haben Sie den Verstand verloren, Roden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin jedenfalls nicht verrückt genug, ohne Vorsichtsmaßnahmen in ein unbekanntes Sonnensystem einzufliegen, in dem sich außerdem noch fast 200 Raumschiffe unbekannter Herkunft aufhalten. Unbekannter Herkunft? Roden, es sind arkonidische Raumschiffe. Arkonidische! Ja, das kann natürlich auch sein. Nehmen Sie jetzt Ihre Gefechtsposition ein. In spätestens einer Stunde bin ich unter Arkoniden, Roden. Glauben Sie mir, ich werde froh sein, Sie dann nicht mehr sehen zu müssen. Natürlich, Tora. Und nun führen Sie endlich meinen Befehl aus. Ja, und es ist der letzte, den Sie mir erteilt haben. Abwehrschirme einschalten. Abwehrschirme eingeschaltet. Perry, übertreiben Sie nicht. Wir haben es mit Arkoniden zu tun. Die greifen uns nicht an. Crest, die fremden Raumschiffe sind noch wenigstens 3 Lichtstunden von uns entfernt. Vorläufig kann niemand sagen, ob das da drüben Arkoniden sind oder nicht. Mit einer Kurzdistanztransition überwinden wir die Entfernung in ein paar Sekunden. Worauf warten Sie noch, Roden? Tora, seien Sie bitte still. Stören Sie die Mutanten nicht. Betty Tuffy und John Marshall bemühen sich gerade herauszufinden, was zurzeit in diesem Sonnensystem geschieht. Wir könnten die Funkgespräche der arkonidischen Kommandanten abhören, Perry. Ich verlasse mich lieber auf die Telepathen, Crest. Betty, John, könnt ihr mir schon etwas sagen? Ja, Perry. Ich habe einige Gedanken aufgefangen. Heraus damit, Betty. Was hast du gehört? Die Seelen weinen. Jemand stirbt. Viele sterben. Der Raum ist voll von Raunen und Schluchzen, Verzweiflung, Pein und Tod. Betty, willst du damit sagen, dass im Vega-System gekämpft wird? Ja, Perry. John? Ja, stimmt, Perry. In der Nähe des 16. Planeten findet eine Raumschlacht statt. Sie ist grauenvoll. Die Gedanken der Sterbenden sind nur schwer zu ertragen. Die Good Hope raste fast so schnell wie das Licht in das Vega-System hinein und näherte sich dem Kampfgebiet. Noch immer war unklar, wer eigentlich gegen wen kämpfte. Allmählich erkannte man das aufblitzende Energiefeuer, das zwischen den Kampfeinheiten hin und her zuckte, und man sah die explodierenden Raumschiffe, die kleinen, sich aufblähenden und schnell wieder verlöschenden Sonnen glichen. Achtung! Ein Energiestrahl! Ausweichen! Zu spät! Er erwischt uns! Beinahe dran. Harry, wir müssen uns melden. Wir müssen uns identifizieren. Wir müssen ihnen sagen, dass wir Argoniden sind. Tora hat recht, Perry. Verdammt, das werden wir nicht tun. Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Sehen Sie doch, sehen Sie! Sind das Arkon-Raumer? Bestimmt nicht. Da! Das sind eiförmige Raumschiffe. Sie sind in der Überzahl, aber sie werden von den anderen förmlich dezimiert. Mein Gott, überall explodieren Schiffe dieser Art. Ich glaube, es sind Raumschiffe der Ferone. Wissen Sie es nicht sicher, John? Horchen Sie! Sie müssen doch die Gedanken der Besatzungsmitglieder auffangen können. Es sind Ferone, Perry, ganz sicher. Danke, Betty. Und die anderen? Achtung! Energiefeuer! Ist noch einmal gut gegangen. Die Schutzschirme haben das Energiefeuer aufgefangen. John, reden Sie schon. Wer sitzt in den anderen Raumschiffen? Wer sind die Angreifer in diesen langen, stabförmigen Raumern? Perry, schneller! Wir müssen raus aus der Kampfzone! Bulli, volle Triebwerkleistung. Volle Leistung. Gut so. Wir sind durch. Vor uns liegt der 14. Planet. Triebwerksleistung auf Null. Wir fliegen im freien Fall weiter. Triebwerke auf Null. Die Ferronen haben keine Schutzschirme. Sie sind den anderen hoffnungslos unterlegen. Den anderen? Wer sind die anderen? Oder können Sie uns das sagen, Crest? Ich habe mich geirrt. Ich habe mich wirklich geirrt. Verzeihen Sie mir, Perry. Wem gehören die stabförmigen Raumschiffe mit dem augenfälligen Mittelwulst? Topsieder. Es können nur Topsieder sein. Topsieder sind echsenähnliche Wesen. Sie kommen von einer Welt, die etwa 800.000 Lichtjahre entfernt ist. Ihre Sonne ist ein Doppelstern. Sie haben sich gegen das Imperium aufgelehnt und deshalb haben wir vor etwa 1.000 Jahren eine Strafexpedition nach Topsid geschickt. Vor 1.000 Jahren, Tora? Wirklich bemerkenswert. Damals waren die Arkoniden also noch aktiv genug, um so etwas durchführen zu können. Und diese Topsieder suchen uns. Wir sind gemeint, wenn sie hier mit ihren Energiestrahlkanonen herumschießen. Wir, Terraner! Was ist mit Ihnen, Tora? Weshalb sehen Sie mich so an? Wollen Sie immer noch, dass wir uns über Funk melden? Vielleicht werden Sie von den Topsieder nach Haus geflogen. Legen Sie es darauf an, mich zu demütigen, Roden? Nein, Tora, überhaupt nicht. Ich lege Wert auf Ihre konstruktive Mitarbeit. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Verschwinden wir? Oder ist das nicht mehr möglich? Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Wir werden umkehren und den Hypersprung zurück zur Erde riskieren. Achtung, Ortung. Vor uns in Flugrichtung zahlreiche Trümmerstücke. Die Reste mehrerer Raumschiffe. Ob es Überlebende gibt? Wir sollten versuchen, Schiffbrüchige zu retten. Gute Idee, Bulli. Triebwerke auf Gegenschub. Triebwerke auf Gegenschub. Sie sind leicht umzustimmen, Ron. Wollten Sie nicht eben noch zur Erde zurückkehren? Tut mir leid, Tora, Sie irren sich. Nicht Bullis Vorschlag hat mich zu diesem Kommando veranlasst, sondern eine Feststellung der Bordpositronik. Tatsächlich? Das Robotgehirn meldet, dass die Good Hope wesentlich besser beschleunigt als die topsidischen Schiffe. Wir können also jederzeit vor den anderen fliehen, falls das notwendig sein sollte. Die Ferronen mit ihren eiförmigen Raumschiffen sind auch langsamer. Eine schier unübersehbare Zahl von Trümmern, da muss es doch Überlebende geben. Betty, John, könnt ihr etwas ausmachen? Fangt ihr die Gedanken von irgendwelchen Lebewesen auf? Da ist etwas, Perry. Ich spüre etwas. Suchkommandos zusammenstellen, Bulli. Die Raumjäger ausschleusen. Suchkommandos sind bereits alarmiert. Raumjäger können ausgeschleust werden. Na dann raus mit ihnen. Achtung, Raumjäger ausschleusen. Raumjäger sind ausgeschleust. Ausgezeichnet, Bulli. Nun, John, wissen Sie schon etwas Genaueres? Ja, Sir. Da ist ein einzelner Ferrone. Er scheint bewusstlos zu sein. Gut, John. Helfen Sie den Raumjägerpiloten. Wir bergen den Ferronen. Die Raumjäger fanden den Ferronen mit Hilfe der Mutanten mitten im Trümmerfeld. Nach außerordentlich schwierigen Manövern gelang es, den Schiffbrüchigen an Bord zu nehmen. Der Ferrone war menschenähnlich. hatte tiefliegende Augen unter einer stark vorgewölbten Stirn, eine blassblaue Haut und kupferfarbenes Haar. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten gelang es, sich mit ihm zu verständigen. Kess, Thora und die Mutanten sind noch dabei, den Pharaonen zu vernehmen. Die Verständigung ist außerordentlich schwierig, macht jedoch Fortschritte, was vor allem dem positonischen Übersetzungsgerät der Arkoniden zu verdanken ist. Habt ihr dem Pharaonen gesagt, wer wir sind, Perry? Natürlich nicht, Bully. Wir treten als Arkoniden auf. Wer wir sind und woher wir kommen, bleibt geheim. Wer ist der Pharaone? Er nennt sich Chekta. Er war Kommandant eines Raumschiffes, das hier in vorderster Front vernichtet wurde. Chekta bittet uns um Hilfe für Ferol, den achten Planeten. Er kommt also vom achten Planeten? Nein, vom neunten, der ebenfalls von den Pharaonen besiedelt ist. Aha. Und der uns recht annehmbare Umweltbedingungen bietet. Er bittet uns, zum neunten Planeten zu fliegen und ihn dort abzusetzen. Und was tun wir? Darf ich dich daran erinnern, Perry, dass wir uns entschlossen hatten, zur Erde zurückzukehren? Ich weiß, aber die Situation hat sich ein wenig geändert, oder? Ja. Wir können die Pharaonen nicht allein lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie von den Top-Seedern zusammengeschossen werden. Die Erde ist nur vor den Top-Seedern sicher, wenn wir hier im Vega-System für Ordnung sorgen. Du hast es erkannt. Außerdem, die Pharaonen könnten ja das eine oder andere haben, was für uns interessant ist. Immerhin haben sie eine Raumfahrt, also eine hochentwickelte Technik. Ja, das meine ich auch. Peile den achten Planeten an und gib die Daten in die Sprungpositronik. Moment, da ist Crest. Schalte den Intercom ein. Danke. Ja, Crest, was gibt's? Es ist nicht zu fassen. Die Pharaonen haben den Materietransmitter. Geräte dieser Art arbeiten nur mit fünfdimensionaler Technik. Materietransmitter? Geräte, mit denen entmaterialisierte Materie transportiert wird? Crest, wie passt das zum technologischen Stand der Pharaonen? Überhaupt nicht. Chektor sagt, dass die Pharaonen vor langer Zeit Verbindung mit einem anderen Sternvolk gehabt haben. Die Transmitter müssen ein Geschenk dieses Sternenvolkes an die Pharaonen sein. Die Transmitter könnten mich interessieren. Dachte ich es mir doch, Roden. Alles für die Menschheit, nicht wahr? Crest, sagen Sie Chekta, dass er eine Funknachricht für uns ausarbeiten soll. Wir müssen die Pharaonen schließlich verständigen, damit sie uns durch ihre Linien zum neunten Planeten lassen. Wir sind bereits dabei, Perry. Und noch etwas. Ja, Crest? Wir haben die pharaonischen Sprachinformationen an den Indoktrinator gegeben. Sie und einige andere können also die Sprache der Pharaonen lernen, sodass Verständigungsschwierigkeiten weitgehend ausgeschlossen werden. Ausgezeichnet, Crest. Wie lange dauert die entsprechende Hypnoschulung? Nur ein paar Minuten. Gut. Dafür ist Zeit auf dem Flug zum neunten Planeten. Ach, Thora? Ja, Perry? Sie haben recht, Thora. Alles für die Menschheit. Der neunte Planet der Vega leuchtete von den Bildschirmen herab. Er lag denkbar nahe vor der Good Hope. Noch näher aber waren die Raumschiffe der Top-Seeder, die augenblicklich angriffen, als das terranische Raumschiff nach der Transition vor dem Planeten materialisierte. Harry, die Top-Seeder, sie greifen an. Feuer eröffnen. Wir geben ihnen die passende Antwort. Feuer! Roden, sehen Sie, die Top-Seeder schlachten die Pharaonen förmlich ab. Wir müssen den Pharaonen helfen. Ja, wir sind dabei, Crest. Die Top-Seeder haben uns getroffen. Schäden? Geringfügig, soweit ich sehe. Bulli, Gravitationsbomben. Greif die Top-Seeder mit Gravitationsbomben an. Thora, helfen Sie, Bulli. Gravitationsbomben, die stärkste Waffe, die Arkon jemals eingesetzt hat. Ja, haben Sie etwas dagegen einzuwenden? Oh, ganz im Gegenteil. Mich stört nur, dass Sie so lange damit gewartet haben. Gravitationsbomben, ab! Gut so, Bulli. Drei Treffer! Drei Top-Seeder-Schiffe weniger! Top-Seeder haben keine Abwehrmöglichkeit. Bevor sie den Gravitationsangriff bemerken, sind die Bomben schon am Ziel. Weiter, Bulli. Wir müssen noch mehr Bomben abfeuern. Noch mehr! Abschuss 4. 5. Und 6. Ja, weiter so. Identifizieren des Imperiums. Sie haben es gewagt, sich gegen das große ganze Imperium zu erheben und dafür sollen sie zahlen. Raumjäger ausschleusen. Clearinghouse, bleiben Sie mit Ihrer Staffel in der Nähe der Good Hope. Halten Sie uns die Flanken frei. Verstanden, Commander. Flanken frei halten. Achtung, Raketenbeschuss. Ausweichen. Wir müssen sie nehmen. Mein Gott, ohne die Schutzschirme wären wir längst erledigt. Vor uns. Topfiederschiffe rollen die Front der Feronen auf. Feuer, Bulli, worauf wartest du? Schlag uns eine Bresche. Feuer! Gravitationsbomben ab! Das wär's. Da haben wir die Lücke, die wir brauchen, wenn wir zum neuen Planeten durchbrechen wollen. Funkkontakt mit den Feronen. Ich übernehme. Schalten Sie den Translator zwischen, Crest, damit wir Sie und den Feronen verstehen können. Seht euch den Feronen an. Er strahlt uns an. Es ist der Oberbefehlshaber der Feronenflotte, Perry. Danke, Betty. Wir haben die Nachricht von Schecter erhalten. Helfen Sie uns. Ich übergebe Ihnen die Befehlsgewalt über die gesamte Flotte der Feronen, wenn Sie es wünschen. Crest, sagen Sie ihm, dass die Feronen weiterkämpfen sollen. Wir tun, was wir können. Und damit ist aus dem neutralen Betrachter, der nur einmal nachsehen wollte, was hier eigentlich los ist, ein aktiver Kämpfer geworden. Ein Arkoniden-Schlachtschiff. Crest, ein Schlachtschiff der Imperiumskasse. Mein Gott, was für ein Riese. Crest, setzen Sie das Schlüsselsignal ab. Perry, endlich! Arken greift ein, sehen Sie doch! Das ist ein unbezwingbares Schlachtschiff, ein Gigant! Durchmesser 800 Meter. Perry, es kann nicht wahr sein. Perry! Perry, was tun Sie? Perry, warum beschleunigen Sie? Nein! Nicht, wir müssen noch hier bleiben. Ich muss mit den Akoniden da drüben im Schlachtschiff reden. Wovor fliehen Sie denn, Perry? Weg hier, Perry! Deringhouse! Achtung, Deringhouse! Hören Sie mich! Setzen Sie sich sofort ab! Versuchen Sie, zum neunten Planeten zu kommen! Verstanden! Raumfliegerstaffel setzt sich ab! Broden, haben Sie den Verstand verloren? Crest hat das Schlüsselsignal gegeben. Die Hauptpositronik an Bord des Schlachtschiffes hat uns längst als arkonidisches Beiboot identifiziert. Man wird uns einschleusen! Kein Kontakt! Das Zentralgehirn des Schlachtschiffes müsste sofort auf mein Schlüsselzeichen reagieren! Ich verstehe das nicht! Warum es nicht antwortet? Broden! Stoppen Sie die Good Hope. Wir müssen... Haben Sie denn noch immer nicht begriffen, dass in Ihrem Arken-Schlachtschiff keine Arkoniden sitzen? Sie lügen. Das Schlachtschiff schwenkt ein. Es eröffnet das Feuer auf die Abwehrlinie der Feronen. Mein Gott, Sie kennen keine Gnade. Sie setzen das allen Brand. Das Schlachtschiff folgt uns. Es beschleunigt ebenso stark wie wir. Alle Energien auf die Schutzschirme. Energien auf die Schutzschirme konzentrieren. Sie haben uns erwischt. Alle Systeme ausgefallen. Dabei haben Sie nur so nebenbei auf uns geschossen. Als wären wir nicht besonders wichtig. Das sind wir jetzt auch nicht mehr, Perry. Die Good Hope ist ein Wrack. Nur noch ein Wrack. Major Deringhouse, der mit seinem Raumjäger etwa 2 Kilometer von der Good Hope entfernt war, beobachtete, wie der Energiestrahl die untere Polwölbung des Beibootes streifte. Er sah, wie die Hülle des terranischen Raumschiffes grell aufleuchtete, wie glutflüssiges Material davonspritzte, während die Good Hope von der Aufschlagwucht des Treffers wie ein Spielball hinweggeschleudert wurde. Rowden, melden Sie sich! Rowden, hier ist Major Deringhouse! Rowden! Eigentlich müssten Sie davongekommen sein. Wer spricht? Captain Klein. Rowden antwortet nicht. Es war nur ein Streifschuss. Nur ein Streifschuss? Aber er hat die Good Hope erledigt. Woher ist dieses Monstrum von Raumschiff eigentlich gekommen? Ich weiß es nicht. Es war plötzlich da. Wir müssen aufschließen. Kommen Sie, Klein. Die Good Hope fliegt genau auf den 9. Planeten zu. Kommen Sie. Vielleicht ist noch was zu retten. Trotz Trotz größter Anstrengungen konnte die Besatzung der Good Hope die rasende Fahrt des Raumschiffes erst nach Stunden so weit verringern, dass Rodan auf dem 9. Planeten der Vega landen konnte. Das Beiboot war ein Wrack, mit dem man auf gar keinen Fall zur Erde zurückfliegen konnte. Still und teilnahmslos saßen die beiden Arkoniden in der Zentrale. Die Enttäuschung über den katastrophalen Ausgang der Expedition schien sie innerlich zerbrochen zu haben. Mir wird langsam klar, warum Crest immer betont hat, dass die Good Hope nur ein Beiboot ist. Sie ist wirklich nicht mehr. Immerhin konnten wir den Topsiedern einige empfindliche Schläge beibringen. Es ist vorbei. Das Impulstriebwerk ist nicht mehr zu reparieren. Da die Phoronen nicht über die Technik verfügen, die uns helfen könnte, müssen wir uns damit abfinden, dass wir den Rest unseres Lebens im Vega-System verbringen werden. Darf ich mal stören? Ja, Betty, was gibt es? Ich empfange nervöse Impulse von Phoronen. Ja, ich spüre es auch. Die Phoronen haben die Schlacht gegen die Topsieder verloren. Und sie wissen es. Sie haben Angst vor der Invasion. Moment mal. Eine Hyperfunksendung. Das wird Major Derringhouse auf seinem Erkundungsflug nach Vero sein. Schalte auf Hauptlautsprecher um, Bully. Ist umgeschaltet. Tatsächlich. Es ist Derringhouse. Sprechen Sie, Major. Wie sieht es draußen im Raum aus? Wir stehen dicht vor dem 8. Planeten. Die letzte Abwehrlinie der Phoronen zerbricht. Wir haben ein paar Topsieder abgeschossen. Aber jetzt scheint sich das arkonidische Schlachtschiff für uns zu interessieren. Was sollen wir machen? Angreifen? Sie sind wohl wahnsinnig geworden. Setzen Sie sich ab, sofort. Wie sieht es auf dem 8. Planeten aus? Die Invasion der Topsieder hat begonnen. Zahlreiche Raumschiffe landen. Vorläufig greifen die Echsen die Städte noch nicht an. Sie konzentrieren sich offenbar auf militärische Anlagen. Gut, das wäre alles. Kommen Sie zurück zu uns. Ende. Verstanden. Ende. Crest, sind Sie sicher, dass wir es wirklich mit einem arkonidischen Schlachtschiff zu tun haben? Natürlich. Nichts sonst hätte uns besiegen können. Arkoniden hätten nicht auf uns geschossen. An Bord des Schlachtschiffes befinden sich also Topsieder. Das ist doch lächerlich. Wie sollten Topsieder zu dem Schiff kommen? Ganz einfach. Sie haben es Ihren schlafmützigen Offizieren weggeschnappt. Wollen Sie mich beleidigen? Wozu? Es würde nichts an den Tatsachen ändern. Tora, Sie werden jetzt sofort mit der hypnomechanischen Schulung meiner Männer beginnen. Was soll ich? Wovon reden Sie eigentlich? 7 meiner Männer sind bei dem Angriff des Schlachtschiffes auf uns gefallen. Wir haben jetzt noch 43 Männer. Sie müssen lernen, die wichtigsten Kontrolleinheiten eines Arkon-Schlachtschiffes zu beherrschen. Sind Sie verrückt, Perry? 43 Mann können niemals so ein Raumschiff bedienen. Dazu gehören mehr als 300 ausgebildete Spezialisten. Niemals werden Sie... Und ob ich werde, ganz bestimmt sogar. Wie bitte? Also was meinen Sie? Ich habe Sie nicht verstanden. Natürlich haben Sie das, Tora. Es liegt doch auf der Hand. Für Sie vielleicht, für mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Na bitte erklären Sie mir Ihren Plan. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns, zur Erde zurückzukehren. Das arkonidische Schlachtschiff. Also werden wir uns den dicken Brocken holen. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie wollen das Schlachtschiff an sich bringen? Ja. Ja, ist Ihnen überhaupt klar, was Sie da gesagt haben? Das Schlachtschiff ist eine uneinnehmbare Festung, eine Kampfmaschine, mit der Sie es niemals aufnehmen können. Perry, niemals! Ich weiß, wovon ich rede, Tora. Verlassen Sie sich darauf. Ich weiß es ganz genau. Beginnen Sie jetzt mit der Schulung meiner Männer. Das arkonidische Schlachtschiff ist da, also werden wir es uns holen.